Lob und Tadel ist eine Sendereihe mit Informationen aus erster Hand. Aha. Ausgehend von der Beobachtung, dass es besonders für Lehrer keine ausführlichen, guten Informationen aus erster Hand gibt. Ja. Lehrerbildung, könnte man sagen. Und sobald man aber Bildung in den Mund nimmt, schließt man ganz normale Menschen aus, die keine Lehrer sind, die das Thema vielleicht auch interessiert. Die sagen dann, okay, die reden da jetzt für Lehrerbildung, da höre ich gar nicht mehr zu. Das heißt, mir geht es bei dieser Sendereihe eigentlich darum, mit jemandem zu sprechen, der etwas Besonderes weiß. Möge der Hörer oder die Hörerin kommen, woher auch immer, aber er kann sich sicher sein, dass er eben nur von Ihnen das so hört. Mhm. Natürlich werden das dann oft Lehrer hören, weil die brauchen das ja ganz dringend für den Beruf, aber es wird vielleicht auch ein Instrumentenbauer in seiner Werkstatt hören, der sagt, wow, Psychoanalyse in der Pädagogik ist schon sehr interessant. Gertraud Diem-Wille, grüß Gott. Danke für die Einladung. Schön, dass Sie gekommen sind und mich gefunden haben im vierten Stock, im dritten Stock. Wir sind auf exterritorialem Gebiet, auf Klagenfurter Gebiet, mitten in Wien. Ja, wir haben eine Außenstelle mit fast 200 Personen und sind schon eigentlich seit 30 Jahren hier und sind hier positioniert, um eben verschiedene Schwerpunkte in der Lehre, der universitären Lehre hier anzubieten. Und wir sind hier in, wir haben uns so oft umbenannt, dass wir immer wieder anders heißen. Wir heißen School of Education im Moment, aber wahrscheinlich doch bald wieder Institut für Unterrichts- und Schulentwicklung. Da steckt vielleicht Absicht dahinter in diesem häufigen Umbenennen. Ja, es ist vielleicht ein Zeichen dafür, dass sich auch in der Lehrerfortbildung und Ausbildung einiges neu strukturiert, was gut ist, aber leider glaube ich nicht so mit den nötigen, wie soll ich das nennen, mit dem nötigen Zeitrahmen, um wirklich sinnvolle, gravierende Änderungen zu machen. Ich fürchte, es wird halt wieder sehr viel an der Oberfläche verändert und nicht wirklich tiefgreifende Strukturveränderungen durchgeführt. Sie sind Psychoanalytikerin? Ja. Und haben gerade ein Buch geschrieben über die Latenzzeit. Die ja. Latenzzeit, das haben wir in der Schule gelernt, ist jene Zeit, bevor die Sexualität beginnt, oder? Aber nein, gar nicht. Das ist eine Phase der Brücke, wo es so ausschaut, als ob die Sexualität nicht das Wichtigste im Leben wäre. Aber wir wissen natürlich, dass in der Kleinkinderphase die infantile Sexualität ab der Geburt da ist. Sie brauchen sich nur einen Säugling anschauen, der lustvoll trinkt und nachher genüsslich in den Armen der Mutter Liebe, Milch, Geborgenheit empfindet und natürlich hier am ganzen Körper erregt ist. Also so lustvoll die Phase, die orale Phase zu erleben, kann man erst wieder in der Pubertät beim ersten Kuss. Können wir uns ungefähr vorstellen, wie sinnlich aufregend auch das Trinken ist. Also in der Latenzphase ist sozusagen eine Zeit der Ruhephase, dieser wilden sexuellen Entwicklung, die natürlich in der ödipalen Phase und den Wunsch, den anderen geschlechtlichen Elternteil ganz für sich zu erobern und zu lieben und eben hier eine Paarbeziehung einzugehen, wie sie vielleicht jetzt sehr abgekürzt die ödipale Phase zu beschreiben. Und in der Latenzphase kommt es dann sozusagen dazu, dass auf den sozusagen Verzicht, der eben am Ende dieser ödipalen Phase steht, dass man hier die Eltern sein lässt und auch akzeptiert, dass die ein sexuelles Verhältnis haben und die Liebe zum Kind eben eine andere Qualität hat. Also man verzichtet quasi auf diesen Wunsch und fühlt sich eben von beiden Eltern geliebt und hat auch dieses Bild verinnerlicht, vielleicht eines liebevollen elterlichen Paars, das über das Kind nachdenkt. Das denken wir ist die Wurzel zur Selbstreflexion, dass man dann selber über sich so liebevoll nachdenken kann, wie die Eltern das tun. Manche haben das leider nicht und die sind dann ein Leben lang überkritisch und haben ein kritisches Über-Ich und ein kritisches und oft sehr grausames Gewissen, das sie nie zur Ruhe kommen lässt. Aber in einer zureichend guten Entwicklung hat das Kind sozusagen verinnerlicht jetzt dieses liebevolle elterliche Paar und jetzt will er die Welt erobern. Also jetzt geht's hinaus. Es ist nicht mehr nur die Familie wichtig, es ist ja auch diese Phase, wo das Kind in die Schule kommt. Das heißt, es ist ein viel breiterer Interessensgebiet da. Es kommen neue Autoritäten. Also nicht nur die Eltern sind wichtig, auch die Lehrer, und oft hören ja die Lehrer, die hören das ja gerne, dass sie jetzt die wichtigste Person sind, aber die Eltern hören das nicht so gerne, wenn sie etwas dem Kind erklären und das Kind dann sagt, der Herr Lehrer oder die Frau Lehrerin sagt das anders. Das ist ein bisschen schmerzlich für die Eltern. Ja, aber diese Phase, die wir eben auch die goldene Zeitalter der Kindheit nennen, wo das Kind seinen Körper in wunderbarer Weise sozusagen beherrschen kann. Ja, das Sauberkeitstraining ist selbstverständlich. Kinder genießen es, ihren Körper zu bewegen, zu springen, zu hüpfen, zu balancieren, Skateboard zu fahren, Ski zu fahren, Eislaufen, Radfahren, also all das, was körperlich sie ertüchtigt, machen sie vielleicht auch in Konkurrenz mit anderen, aber Mädchen können stundenlang diese Gummihüpfspiele spielen, vielleicht noch lustige Reime dazu machen und genießen es einfach, ihren Körper, was Anna Freud die Funktionslust genannt hat, die wir uns ja vielleicht auch als Erwachsene erhalten, indem wir dann auch lustvoll sozusagen uns bewegen, einen Sport ausüben oder so. Also diese Phase ist, glaube ich, wichtig. Und in der Psychoanalyse gehen wir davon aus, dass wir sozusagen eine Grundgeisteshaltung in jeder Phase erforschen, also State of Mind. Wie stehe ich mir selber, wie stehe ich anderen Menschen, wie stehe ich der Welt gegenüber? Und diese Latenzhaltung zur Welt kann sozusagen sich dann weiterentwickeln zum reifen Erwachsenen. Es kann aber auch sozusagen, man kann auch in jeder Phase sozusagen stecken bleiben und sich dann nicht weiterentwickelt, und man kann ein Leben lang als eben Latenzkind oder dann als Pubertierender durch die Welt gehen und nie erwachsen werden, ja, wenn da große Konflikte kommen und man gehemmt ist in der Entwicklung, eben auch wieder die Sexualität mit hineinzunehmen in dieser expliziten Form. Und geht das immer entweder vollständig oder gar nicht? Oder kann es sein, dass man 80% in die Erwachsenenphase geschafft hat und 20% nicht? Also das, wenn ich muss jetzt immer ja ein bisschen immer in grundsätzliche Themen einsteigen. Was die Psychoanalyse, glaube ich, sehr hilfreich uns erklärt, ist, dass wir immer innere Konflikte haben. Dass wir immer widersprüchliche Meinungen haben, unterschiedliche Wünsche haben, hat natürlich auch schon der Nestroy gewusst, der gesagt hat, wer hat recht, ich oder ich, nicht? Also diesen inneren Konflikt. Und das Zweite, was wichtig ist, ist, dass Freud uns überzeugend dargelegt hat, dass wir immer ambivalente Gefühle haben. Also jemand, den wir lieben, hassen wir auch. Weil wir natürlich, wenn wir jemand lieben, besonders kränkbar sind. Und wenn der einfach nur weggeht, also sie brauchen sich nur ein verliebtes Paar vorstellen, beide wollen vielleicht ununterbrochen zusammen sein. Ja? Also wenn man verliebt ist, ist man ja nicht so ganz bei sich, sondern ist so abgehoben, ein bisschen verrückt, aber das gehört dazu, das ist ja auch das Schöne. Man wird ganz großzügig, aber man will nicht, dass der andere weggeht. Wenn der andere weggeht, ist man vielleicht wütend, man sieht es ein, er muss arbeiten gehen oder sie muss arbeiten gehen, aber eigentlich ist man tief gekränkt und in der Nacht träumt man vielleicht, dass diese geliebte Person stirbt. Und wenn man sich eben an der eigenen Nase nimmt und sein eigenes Unbewusstes reflektieren will, wie Freud das ja in seiner Selbstanalyse gemacht hat, merkt man, dass das Unbewusste Todesfantasien sind. Man ist so wütend, dass man eigentlich will, wenn der andere, den ich so liebe, nicht bei mir ist, soll er sterben. Das ist ja auch das, was Kinder fühlen. Und wir bleiben, also alle Entwicklungsphasen bleiben lebendig. Also im Unbewussten, in unserer Psyche gibt es nichts, was verloren geht. Das heißt, alle Erfahrungen, die wir ein Leben lang gemacht haben, aus der Phase des Babys, das sozusagen liebt und hasst, ja, sich geborgen fühlt und Angst hat zu sterben, zum Latenzkind, zum Pubertierenden und in den Träumen wird natürlich aus dieser reichen Schatulle Bilder hervorgenommen. In bildhafter Darstellung können wir dann unsere eigenen Wünsche wie in einem Panoptikum sozusagen sehen und vielleicht auch verstehen. Und das ist dann eine Bereicherung, wenn wir sozusagen tolerant sein können. Das Wichtigste ist eigentlich, tolerant den eigenen, oft erschreckenden, unbewussten Wünschen und Vorstellungen zu sein. Also wenn ich verstehen kann, dass ich meinen Mann, oder mein Verlobter oder was immer er ist, ganz böse bin, wenn er mich ein Wochenende verlässt, weil er auf eine Klausur mit seiner Firma fahren muss, dann kann ich auch nachvollziehen, dass er böse ist, wenn ich mich mit einer Freundin treffe. Aber wir müssen sozusagen lernen, mit uns selber, also diese verschiedenen widersprüchlichen Gefühle zu integrieren, also das Zusammenbringen und das Akzeptieren, dass wir nicht entweder nur schlecht sind oder nur gut sind, sondern dass wir gute und schlechte Eigenschaften haben. Also das wäre eigentlich die reife Form der Integration, also wo wir sozusagen zu uns selber tolerant sind und dann auch zu anderen Menschen tolerant sein können. Also wenn wir bei uns sehen, dass wir gute und schlechte Eigenschaften haben, können wir das auch vielleicht bei anderen, bei Schülern, bei Lehrlingen, ja, also wenn der Meister, weil Sie gerade sozusagen den Tischlermeister vorhin angesprochen haben, wenn der seinen jungen, im ersten Lehrjahr befindlichen Burschen da hat, der sozusagen, wenn er verliebt ist, da irgendwie hinausgeht und seine SMS schreibt, ist er vielleicht böse, weil er selber jetzt einsam ist und vielleicht seine Frau verloren hat und da einsam lebt und eigentlich den wahnsinnig beneidet. Und wenn ihm das nicht bewusst ist, dann stellt er sich vielleicht hinter eine Mauer des, das tut man nicht, es gibt Regeln und wenn du das noch zweimal tust, fliegst du raus. Wenn er aber in Kontakt ist mit seinen Unbewussten, wenn er weiß, dass er eigentlich ganz wehmütig ist, dass er eigentlich auch gern verliebt wäre, dass er sich sehr erinnert an die wunderschönen, aber auch sehr traurigen Zeiten dieser 16-, 17-jährigen Jugendlichen, dann kann er sagen, du, ich verstehe dich, wie das ist, aber es geht halt nicht. Ja? Wir müssen eine Form finden, wie du das beides kombinieren kannst. Ja? Dann fühlt sich der Jugendliche verstanden, er kann trotzdem die Regel aufrechterhalten. Es ist sogar sehr wichtig, dass der Jugendliche lernt, wie kann ich die Regeln einhalten. Aber das wäre sozusagen die Erwachsenenform. Weil sie mit dem 80% und 20%, also die Melanie Klein, die ja eine sehr wichtige Weiterentwicklerin des psychoanalytischen Denkens ist, spricht ja immer von einem Art Wechselbewegung hin zu einer sehr primitiven, archaischen Form des Fühlens und Denkens und zu einer reifen, wo das eben integriert ist. Und die reife Form ist eben eine, wo die Toleranz eine große Rolle spielt und die Wahrhaftigkeit sich selber gegenüber. Also ich glaube, was die Psychoanalyse leistet, ist, dass wir das Bild des Menschen von sich selber eben enorm erweitern. Dass wir nicht nur das, was der Kopf sagt, wichtig nehmen, sondern eigentlich 80% ist das Unbewusste. Also auch in einer Kommunikation, ja, also die Worte, die wir sprechen, sind ungefähr 20% der Information. Das Wesentliche, was ich emotional hoffentlich transportieren kann, liegt in der Betonung, in der Art und Weise, wie ich spreche, wie wir Blickkontakt haben, wie sie positiv oder negativ reagieren, was ich sage. Das heißt, zu verstehen, was zwischen Menschen auf der emotionalen Ebene abläuft, ist sehr wichtig. Und wir wissen, dass bei jedem Erstkontakt mit einem Menschen sofort ein Bild entsteht, was Erfahrungen, die ich früher gemacht habe, lebendig macht. Das wird vom anderen Menschen in mir wachgerufen. Und diesen Unterschied zu erkennen, was von meinen Wahrnehmungen steht im Zusammenhang mit dieser anderen Person und was von meinen Wahrnehmungen hängt von der Brille ab, die ich aufgesetzt habe. Und die Brille ist meine Stimmung, ist meine Befindlichkeit, aber sind eben auch alle meine Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und das zu lernen, also was schütte ich sozusagen auf die andere Person. Und was gilt eigentlich mir selber? Was ist das, was ich von mir selber erfahre, ist ein wichtiger Unterschied. Und das zu lernen, gibt es eben eine ganz zentrale Lernform, die eigentlich neu entwickelt wurde, die psychoanalytische Beobachtung, auf die wir ja dann noch zu sprechen kommen. Aber es ist kein Zufall, dass wir sozusagen auf die Frage kommen, wie reif oder wie erwachsen kann ein Mensch werden. Und ich denke eben, dass jemand, der erwachsen ist und von seinem eigenen Unbewussten, ich meine, das Unbewusste ist natürlich auch der Sitz der Kreativität und der Fantasie und des Spielerischen, also es, nicht nur der dunklen, aggressiven, gierigen, neidischen Impulse. Wenn das nicht integriert ist in die Erwachsenenwelt, dann ist man eben ein irgendwie zwänglicher Buchhalter, der nicht rechts und links schaut und der nur irgendwelche Inhalte, ein totes Wissen aneignet, aber nichts Lebendiges und seine Persönlichkeit eben nicht weiterentwickeln kann. Ich muss jetzt mit schweizerischer Sprache fragen, weil nur die haben das so drauf, es so fragen zu können, worum es mir geht. Hat es da ein Ziel in der Entwicklung? Also gibt es ein Ziel im Sinne von, dass die Toleranz eben diesen Widersprüchen gegenüber ein Ziel ist? Ein Ziel vielleicht, dass es keine Konflikte mehr gibt oder ein innerer Frieden auftritt, dass ich mich nicht mehr fürchten muss? Also gibt es da einen Antrieb, der uns ein Ziel erreichbar macht? Oder ist es eigentlich ständig ein Prozess ohne klares Ziel? Also es, um es polemisch zu sagen, das Ziel ist, dass ich diese Ziele aufgebe. Also dass ich nicht mehr glaube, ich kann alles wissen, sondern dass ich lerne, nicht Wissen auszuhalten. Ist das eine wesentliche Frage, die ich jetzt gestellt habe? Ja. Es ist sozusagen einerseits sozusagen die Suche nach Wahrheit und der, ich glaube, es gibt niemanden, der stärker versucht hat, sich selber zu erforschen wie Freud und mit ihm natürlich sehr viele große Figuren und wir selber versuchen das ja auch in unserem Leben, also nach dieser Wahrhaftigkeit zu streben mit sehr viel psychischem Schmerz. Also das Aushalten psychischer Schmerz, so bin ich und es ist ziemlich erschreckend, wie wir auch sind, aber auch beglückend, wie wir sind. Also das Ziel ist nicht, etwas zu wissen und uns einzuengen, sondern ich weiß, dass ich nichts weiß, würde auch für die Psychoanalyse gut passen. Das heißt, offen sein, nicht Wissen aushalten, wissen, dass alles, was ich über mich und eine andere Person weiß, vorläufig ist, dass ich denke, ich kenne jemand gut, aber mich überraschen lasse. Also nicht ein Bild, also wir haben das ja bei unseren Lehrern oft so, nicht? Wir gehen ja mit den Studenten in die Klassen und haben dort die Hospitationen. Und dann beobachten die Studenten die Lehrer in ihrem Unterricht und da, also in Geografie habe ich das 19 Jahre mit dem Christian Vielhaber gemeinsam gemacht, sehr spannend. Und dann diese 3-4 Studenten sitzen nachher mit dem Lehrer zusammen und sagen, ja, der Unterricht war sehr gut und die Kinder haben auch da viel mitgearbeitet, aber ein Schüler in der ersten Reihe, der hat 3-4 Mal aufgezeigt und sie haben ihn nie genommen. Der Lehrer sagt, na, das gibt's nicht, das ist doch der so und so, das ist der Repetent, der ist doch überhaupt an nichts interessiert. Die Schüler haben ihm, und unsere Studenten haben die 3-4 Punkte genannt, zu welchen Fragen er sich da gemeldet hat. Der Lehrer war total überrascht, hat das überhaupt nicht wahrgenommen. In der nächsten Woche, wie wir dort sind, hat er es wieder übersehen. Die Studenten haben ihn wieder darauf aufmerksam gemacht, dass er diesen Schüler und bei der nicht dran nimmt. Und in der dritten Woche hat er dann doch diesen Schüler genommen und er hat was gewusst. Also es war die große Überraschung, meine tiefe Überzeugung, dass dieser Repetent sich nicht interessiert und nichts Neues bringen kann, ist nicht richtig. Also das ist sehr schwierig. Also Freud hat ja die Kränkung des Menschen über die Psychoanalyse in dem zentralen Satz zusammengefasst, ich bin nicht mehr Herr im eigenen Haus. Also das, was die Vernunft glaubt, kontrollieren zu können, ist nur ein Bereich von 20%. Und das, was sich hinter meinem Rücken abspielt, im Unbewussten, kann ich eben meistens nur mit Hilfe von anderen Menschen sehen. Also wenn jemand mich aufmerksam macht auf eine Fehlleistung, ja, irgendwie habe ich mich versprochen oder habe ich was vergessen, dann kann ich über mich nachdenken, wenn ich es nicht sofort zurückweise. Das heißt, das prozesshafte Lernen, das Lernen aus Erfahrung ist immer mit psychischem Schmerz verbunden. Also diese Art von Friede gibt's nicht. Aber es ist vielleicht ein Unterschied, wenn man sich das vorstellt, ja, zwischen einem Menschen, der ein ganz grausames, sadistisches Über-Ich hat, wo eine innere Stimme nie zufrieden ist, sagt, das hättest du besser machen können. Und wenn du die Seminararbeit abgibst, es ist 2 Wochen zu spät, es hat keinen Wert mehr, du hättest das vor 2 Wochen machen sollen. Es ist besser sozusagen, es hat jetzt, wenn es unter diesen Umständen ist, hat es keinen Wert mehr. Also es gibt eine innere Stimme eines sadistischen Über-Ichs, das alles abwertet. Während ein tolerantes Über-Ich, das sozusagen Verständnis hat für die Schwierigkeiten und sagt, ja, es war eben jetzt eine Zeit, wo alles turbulent war und trotzdem konntest du dich hinsetzen und hast diese Arbeit fertig geschrieben und sie ist gut geworden, du kannst sie abgeben und vielleicht beim nächsten Mal geht's besser. Und man sieht natürlich oder hört, wenn man diese Stimme hört, hört man, ist das eine Mutter oder ein Vater, der nie zufrieden ist und immer schimpft. Das ist natürlich ein verinnerlichtes Bild der eigenen Eltern, aber nicht 1:1, sondern immer verzerrt durch die Wahrnehmung des Kindes. Oder ist das eben ein verständnisvoller Vater, eine verständnisvolle Mutter, die unterstützt und ihn begleitet und mitgeht? Nicht? Also in dem Sinn kann man sagen, ist es immer unabgeschlossen. Der Freud hat ja von der endlichen und der unendlichen Analyse gesprochen. Also wenn wir die Analyse auf der Couch beenden, hoffen wir, dass wir selber die Fähigkeit haben, über uns dann nachzudenken. Und damit sind wir natürlich sehr nahe an der Philosophie. Ich weiß, dass ich nichts weiß oder vom Aristoteles oder eben die prinzipielle Unabgeschlossenheit des Wissens ist ja dasselbe, was wir in der Naturwissenschaft haben. Und braucht es dieses sadistische Über-Ich oder ist es das Ziel, es zurückzudrängen? Ja, natürlich. Also das sadistische Über-Ich entsteht ja in der ersten 1,5 Jahren, ja, also wo man Bilder immer in Schwarz-Weiß sieht und ist offensichtlich eben etwas, wo man stecken geblieben ist. Die normale Entwicklung ist, dass man sozusagen schon mit 2-3 Jahren dann beginnt, ein tolerantes Über-Ich zu haben. Nicht, Sie sehen das ja bei kleinen Kindern, die sozusagen, wenn jemand böse ist, sagen, du sollst sterben oder geh weg. Nicht? Also das ist Leben und Tod in dieser archaischen Form. Aber ein 3-4-jähriges Kind beginnt ja, sich um den anderen zu sorgen und liebevoll zu sein. Und die sozusagen normale, gesunde Entwicklung ist, dass man eben mit 3-4 Jahren schon ein tolerantes Über-Ich hat, nicht? Dass man Verständnis hat für die Schwächen der anderen und über sich selber und auch sich über jemand anderen Sorgen machen kann. Also das ist eine ganz wichtige Eigenschaft. Kann ich mich quasi in die Position eines anderen Menschen versetzen und den die Welt aus seiner Perspektive anschauen? Das können schon 3-4-jährige Kinder. Kann Angst jemals ein sinnvoller Antrieb sein, sich zu entwickeln? Angst ist immer da. Daher. Und ohne Angst würden wir uns nicht entwickeln. Also wir denken, dass Angst, also die Sehnsucht nach Geborgenheit und die Angst zu sterben vom Anfang an im Baby da ist. Also dass es sozusagen immer diesen Wechsel gibt, das Oszillieren zwischen dem Gefühl, ich falle auseinander, ich bin, wie die Esther Pick das genannt hat, Babys fühlen sich wie ein Raumfahrer im Weltraum ohne Raumanzug. Also sie brauchen jemanden, der sie hält, der ihnen Geborgenheit gibt, physisch, aber auch seelisch, eine Mutter, die sich berühren lässt, ein Vater, der sich dem Kind widmet. Und sozusagen viele Wünsche, also dieses, wenn wir uns das sozusagen in dieser archaischen, primitiven Welt des Fühlens vorstellen, das ist sozusagen wie eine Urgewalt. Man will alles haben und zwar jetzt und sofort. Also ein Baby ist ja nicht nur hilflos, sondern es ist auch sehr mächtig. Also im Englischen sagt man ja, His Majesty the Baby. Also wenn das Baby da ist und Erwachsene, die gerade ein Baby haben, wissen, es dreht sich alles um das Baby. Also auch wenn man es nicht verwöhnt und ihm Grenzen setzt, aber der ganze Tagesablauf ist natürlich strukturiert, wie kann man sozusagen dieses Baby am Leben halten. Und die Angst der Eltern ist ja auch am Anfang. Bin ich gut genug, dieses Baby zu nähren und zu pflegen, dass es nicht stirbt? Also die ersten 3 Monate sind ja nicht nur beim Baby zwischen Angst zu sterben und Sehnsucht nach Geborgenheit, sondern auch die Eltern haben diese Angst und Unsicherheit. Ja, bin ich gut genug, wird das Baby bei uns bleiben oder wird sterben? Und wir wissen, dass nach 3 Monaten sich das alles sehr beruhigt, nicht? Also das Baby beginnt zu lächeln und mehr Kontakt zu haben, die Eltern haben weniger Angst. Aber diese Ängste, wir haben sozusagen Ängste sozusagen immer auch in Organisationen und Institutionen. Ja, eine der Angst ist, gehöre ich da dazu? Habe ich da einen Platz? Nicht? Also bei der Arbeitslosigkeit ist das natürlich ein großes Problem. Ich verliere diese Ängste. Und das begleitet uns ein Leben lang. Und wir versuchen durch unsere Beziehung zu einem Partner, ja, jemanden zu haben, auf den wir uns verlassen können, wo diese Geborgenheit und diese Unterstützung und wechselseitige Zuhören, Anteilnahme eben da ist, also ein Geben und Nehmen in einer Reifenform und auch beruflich eine Identität zu schaffen, aus der Angst, wo dazu zu gehören. Und es ist ja, wie man sieht, glaube ich, ein sehr gutes Motiv, etwas zu tun und natürlich auch dann die Freude, Anerkennung zu bekommen. Also Angst und Freude hängen zusammen und es ist sozusagen das Ziel eines angstfreien Menschen oder eines nicht-neurotischen Menschen, nicht? Das hat ja die Psychoanalyse gehofft in den 20er und 30er Jahren. Hat man ja versucht, in Moskau eben zu den neuen Menschen zu schaffen, der eben auch ohne Angst und ohne Neurosen da sein kann. Und man hat natürlich gesehen, dass dieses Experiment nicht erfolgreich sein kann, sondern dass es wichtig ist zu verstehen, dass wir Menschen eben Wesen sind, die Eros und Thanatos, also Liebeswünsche, erotische Wünsche und aggressiv, also vernichtende Fantasien und Wünsche haben und dass wir das irgendwie integrieren und mischen können. Also das heißt aber auch, eine realistische Zielsetzung haben. Also so wie dieses grausame Über-Ich ist eine verkappte Form dieser grausamen Form ein Perfektionist, der eben das Rational überhöht. Eigentlich geht es um dieses sadistische Über-Ich, aber er sagt, ich möchte es perfekt haben. Und wenn es nicht perfekt ist, ist es nichts wert. Bei mir und bei den anderen. Und man merkt natürlich, dass im Leben nie etwas 100% gehen kann. Und wenn ich intolerant bin und nicht mir zugestehe, dass es eben gut genug ist. Also ein wichtiger Begriff von Winnicott ist good enough. Zureichend gut als Mutter zu sein, zureichend guter Lehrer, zureichend guter Direktor, zureichend guter Straßenkehrer. Ja? Reicht aus. Ist genug und gibt Befriedigung, wenn ich mir das innerlich gestatte. Darf ich, und das, die wichtigste Quelle ist natürlich das, die eigene innere Welt. Also die wichtige Einsicht ist, dass wir durch unsere Erfahrungen, die wir mit verschiedenen Menschen machen, in uns eine innere Welt aufbauen. Das geschieht automatisch, wo wir Bilder dieser Personen, die allerdings immer ein bisschen verzerrt sind, ins Positive und ins Negative, aufbauen und diese innere Welt bevölkert ist mit eben den verschiedenen Bildern, die wir von den Eltern, von den Freunden, von den Geschwistern, von den Verwandten, von den Lehrern haben und in uns jetzt sozusagen vor denen immer wieder dastehen. Eigentlich ist es so, dass wenn man jemand, der ein Buch schreibt, fragt, für wen schreibst du das, kann er sagen, ja, die 3, 4 Leute, deren Meinung ist mir eigentlich wichtig. Also die Zielsetzung, noch einmal die Frage sozusagen zu beantworten, ist, dass man eben hier realistische Ziele setzt. Nicht übertriebene, die, wo man scheitern muss eigentlich. Ich habe noch eine Frage zur Latenzzeit. Ist das eine Phase, wo es wie ein Schiff jetzt auf hoher See dahin geht, oder ist das ein ständiger Wechsel zwischen Phasen? Oder sind das ständige Übertritte oder Änderungen? Naja, die Latenzphase ist ja gerade eine sehr ruhige Phase. Mhm. Also zwischen den wilden Leidenschaften der ödipalen Situation, nicht? Man kann sich vorstellen, wenn der Bub den Vater, den er innig liebt, auch umbringen will und die Mutter als Frau nehmen, ist das natürlich ziemlich turbulent, und die Schuldgefühle und die Angst dann, dass der Vater ihn kastriert und entmannt, sehr groß sind. Welches Alter? Das ist so, ja, das ist in einer, eigentlich bis zum Alter von 4, 5 Jahren geht das auf und ab, ja. Und dann in der Adoleszenz setzen diese Wünsche noch einmal ein, mit dem Wunsch, sich loszumachen von diesen geliebten Eltern. Ne? Sonst kann man sich ja nie einen erwachsenen Partner finden. Und die Zwischenzeit ist die Latenz. Mhm. Also es ist quasi eine Brücke zwischen zwei stürmischen Entwicklungsphasen. Mhm. Und darum ist das ja so schön, für Lehrer jedenfalls, weil diese ganze Energie jetzt ins Lernen, ins Erforschen, in Bewegen, in Sport, in Freundschaften geht, und um diese ganzen erotischen Dinge ein bisschen im Untergrund zu lassen, tendieren ja die Kinder zwischen 6 und 11 dazu, homogene Gruppen zu haben. Das heißt, die Buben sind zusammen und die Mädchen sind zusammen, und man tut so, als ob man von den anderen gar nichts wissen wollte. Mhm. Natürlich stimmt's nicht, aber das ist sozusagen ein Agreement. Wir sind jetzt nur in unserer Bubengruppe, in unserer Mädchengruppe zusammen. Wir haben aber Gott sei Dank eben auch schon die Kommunikation eingeführt, und bei den Geschwistern gibt es ja auch immer, wenn mehrere Geschwister sind, meistens eine Mischung der Geschlechter. Also es ist sehr wichtig, dass die weiterhin zusammenbleiben und vertraut miteinander bleiben, auch mit den Unterschieden, die jedes Geschlecht eben entwickelt. Und also man könnte es vielleicht, wenn Sie das Bild von dem Schiff nehmen, es ist sozusagen eine gemächlichere Fahrt. Mhm. Lernorientiert lesen, die Eltern machen gern was mit den Kindern, die Kinder sind gern mit den Eltern zusammen, sie sind gern mit ihren Spielkollegen und Freunden zusammen. Also die normale Entwicklung oder sozusagen die gewöhnliche Entwicklung ist relativ friedlich. Also eine Insel der Stabilität oder eine... Eine Phase. Eine Phase. Ja. Wobei ich immer dann denke... was war das doch? Na, ich kann es jetzt leider nicht wiederfinden. Wenn man etwas erst später begreift und kann und es vorher gar nicht kann und immer wieder an die Grenzen stößt, dann braucht man ja genau diese Grenzen, um es dann zu können. Nein, ich krieg's nicht hin. Ich hätte ein Beispiel und ich habe es vergessen in den Details. Nein, gut. Aber vielleicht sage ich zudem noch was dazu. Also ein Konzept, das wir von Wilfried Bion haben, einen wichtigen kleinianischen Analytiker, ist das Konzept des Containments, das uns, glaube ich, sehr hilft in der Art und Weise, wie wir Beziehungen zu anderen Menschen verstehen können. Und zwar geht er davon aus, dass schon das kleine Baby, das mit seinen heftigen inneren und äußeren Dingen da nicht zurande kommt, die Gefühle oft gar nicht wirklich noch selber wahrnehmen kann und sie projiziert auf einen anderen Menschen, auf eine Mutter. Also die Angst zu sterben, ja, ein durchdringendes Geschrei. Und ist die Mutter oder der Vater jetzt in der Lage, sich berühren zu lassen, diese Angst zu spüren? Und das ist nicht angenehm, weil man hat wirklich im Moment die Angst, um Gottes Willen, was passiert da mit meinem Baby? Aber wenn die erwachsene Person das kann und sich berühren lässt, das quasi mental verdaut und dem Baby in Sprache zurückgeben kann, sie sagt, na, du schreist, als ob du sterben müsstest und du hast Hunger und ich nehme dich und wir... Entweder lege ich dich an, wenn es gestillt wird, oder du kriegst ein Flascherl, dann kann das Baby sozusagen die von der Mutter verdauten Impulse, die so diffus sind, in Sprache, und das ist sehr wichtig, ja, in Sprache gefasst, wieder zurücknehmen und integrieren. Und diese Art, sich emotional vom Gefühl eines Kindes berühren zu lassen, ist ganz zentral. Und Lernen, oder auch für Lehrer oder auch, wie gesagt, diesen Tischlermeister, der seinen Gesellen heranbilden will, geht es darum, lässt er ihn emotional alleine oder bleibt er gefühlsmäßig bei ihm? Wir können das in der Babybeobachtung, die wir ja bei unseren Lehrgängen sehr stark in den Mittelpunkt stellen, sehen. Ist das eine Mutter, die ihr Baby, das so zu krabbeln beginnt und vielleicht so eine Kasperlfigur nehmen will aus dem Korb, das nicht herausgeht, kann sie sozusagen es aushalten, wenn er ein bisschen das versuchen muss? Und wir haben eine sehr schöne Beobachtung, wo der wirklich 17 Mal versucht, ja, diese Figur da herauszuziehen und die Mutter emotional bei ihm bleibt und ihm sagt, ja, also schau, diese rote Mütze gefällt dir jetzt so gut und die möchtest du so gern haben, aber ganz schaffst du es noch nicht, ein Stückerl noch. Und der Kleine keucht, aber weint überhaupt nicht, mhm, ja, und ist sozusagen in der Lage, langsam das herauszuziehen. Und dann ist er ganz stolz und hat es heraus. Ja. Das wäre sozusagen eine Mutter, die da ist, die Selbstständigkeit des Kindes unterstützt, indem sie ihm zutraut, das zu können, aber ihm das auch alleine leben lässt. Und das ist eigentlich für Pädagogen die allerwichtigste Form. Containment. Genau, dieses, mhm, Containment. Heißt auf Deutsch, ich bin bei mir. Naja, Container ist eben im Deutschen als Behälter nicht so ein positiv besetztes Wort. Und es wird teilweise übersetzt mit die Gefühle aufnehmen. Aber es ist eigentlich eben sozusagen die Kommunikation des Unbewussten damit gemeint, dass man hier Gefühle aufnimmt, verdaut und dann wieder zurück, also ein Austauschprozess. Und dieser Austausch geht nur mit Sprache? Sprache ist sehr wichtig. Sprache ist schon sehr wichtig, weil wir denken, dass alles, was sozusagen diffus ist, nicht sprachlich gefasst ist, auch schwerer zu verdauen ist, also nicht mental zu fassen. Wenn ein Kind irgendwie ein Geschwisterl bekommt und das brüllt jetzt ja und es hat ist von Eifersucht gebeutelt und hat eben Angst, dass die Eltern es wegschicken, weil jetzt ein schönes neues Baby da ist und er so schreckliche Gefühle und Fantasien hat und Schuldgefühle und er denkt, er wird jetzt weggeschickt oder weggeschmissen. Und wenn die Eltern ihm helfen, das auszusprechen, dass sie sagen, das ist ein neues Baby und jetzt widmen wir uns so viel und vielleicht hast du manchmal das Gefühl, du möchtest das weggeben. Und dann kann das Kind sagen, ja, hauen wir es in den Müll, es schreit eh so viel. Und nachdem es das gesagt hat, fällt ihm aber vielleicht selber ein, aber vielleicht hört er wieder auf und dann kann ich doch wieder spielen mit ihm und er lacht immer so herzig, wenn ich ins Zimmer komme. Also wenn wir dem Kind helfen, diese, mhm, negativen Gefühle in Sprache auszudrücken, mhm, dann kann es von allein auch, mhm, die positiven bekommen. Wenn wir es nicht in Sprache fassen, wie weiß das Kind jetzt genau, ob es verstanden wird? Mhm. Nicht, also wenn die Mutter es nur so zu sich zieht, ist es diffus, nicht? Also Sprache ist für die Psychoanalyse, die Freud ja als Redekur bezeichnet hat, ein ganz zentraler Moment. Ich muss jetzt noch einmal, bevor wir dann die Kurve kratzen, ja, hin zu den Lehrern, ja, weil es schadet ja nicht, wenn, ja, wenn Lehrer darüber Bescheid wissen, ja, ja, noch nachfragen. Es gibt doch, aber das ist nicht von Freud, sondern ich glaube von Fromm, Erich Fromm, diese Liebe zum Leben, Liebe zu Tod, Nekrophilie, Biophilie, wenn wer recht zwänglerisch die Sachen sortiert, ist das, bezeichnet er das als Liebe zum Tod? Ist das noch ein Konzept oder ich meine, vielleicht frage ich die falsche Person, spricht da keiner mehr darüber? Das ist nicht ganz, also sozusagen die Thematik ist nach wie vor wichtig. Und Wilfried Bion würde das sozusagen mit K+ und K- bezeichnen. K+, also K steht für Knowledge, das ist vom Englischen her, ja. Also Love, Hate, Knowledge. L, H, K. Also Liebe und Hass, das ist sozusagen ja sehr vertraut. Und das Wissen spielt bei ihm eine große Rolle. Und da gibt es eben diese zwei unterschiedlichen Konzepte. Einmal ein Lernen aus Erfahrung, wo die ganze Person mit integriert ist, wo wir alles, was wir lernen, mit oft schmerzlichen Umbauprozessen innerlich bewältigen, ja, ein neues Bild von uns, von der Welt, von einem Gegenstand entwickeln. Und K-, das ist dieses Art von Tote-Wissen, was wir nicht an uns heranlassen, wo wir nur irgendetwas sammeln, enzyklopädisch aneinanderhäufen, aber nicht wirklich den Sinn verstehen, es nicht mit unserem Leben in Beziehung setzen. Und das ist sozusagen das tote Wissen, das überhaupt nichts bringt und wo die Schule natürlich besonders in Gefahr ist, diese Art des Wissens zu forcieren, auswendig zu lernen, nicht nachzudenken, was hat das jetzt mit mir zu tun, wie hängt das mit meinem Leben zusammen, wie hängt das mit meinen Gefühlen zusammen, sondern nebeneinander hinzutun und es auch rasch wieder zu vergessen. Jetzt bin ich wieder bei meiner Frage, die ich vergessen habe. Ich habe nach wie vor die Situation vergessen, aber ich weiß, in welche Richtung es geht. Brauche ich dieses K-Wissen, um das K-Plus-Wissen zu erkennen oder zu erlernen, was das ist? Ich glaube nicht. Es ist sozusagen, man darf das nicht verwechseln mit Faktenwissen. Ja? Es ist, also wenn ich ein Cartoon-Liebesgedicht übersetzen will, muss ich Vokabeln lernen. Ohne dem kann ich das nicht. Aber ich kann, wie das heute ja im modernen Lateinunterricht da ist, in der siebten Klasse, also mit 17, die Phase der heftigen Verliebtheit, der Eifersucht, der Kränkung, der Trennung, des Hasses auf die Person, die mich da verlassen hat, im Lateinischen nachvollziehen. Und das kann ich nicht, ohne Vokabel zu lernen. Also ich muss Vokabel lernen und die Grammatik wissen und dann kann ich das übersetzen. Aber das zu interpretieren, hängt jetzt mit meinen Erfahrungen des Verliebtseins zusammen. Und ich könnte sozusagen eben Bello Gallico lesen, also den Cäsar, wie wir es gemacht haben, und hören nur, dass Gallien in drei Teile geteilt ist und dass wir und so weiter, und das hat überhaupt nichts, fast nichts mit uns zu tun. Es wird nicht einmal mit dem Krieg und den aktuellen Kriegen in Verbindung gebracht, sondern es ist eben eine Art von Wissen, wo es leichter ist, es nicht mit meinem Leben in Verbindung zu setzen. Aber erfahrungsorientiertes Lernen heißt nicht, ich brauche nicht mühsame Vokabel lernen, ich muss nicht die Grammatik studieren. Ohne dem geht's nicht. Ja, das ist, aber ich weiß, warum ich es tue. Also vielleicht ist das die Brücke. Wenn ich weiß, warum nehme ich das und das in Kauf, um wieder weiter. Also wenn ich eine empirische Untersuchung mache, muss ich die Statistik vorher gelernt haben. Ich muss wissen, wie ich das auswerte. Ich muss wissen, wie ich einen Fragebogen erstelle. Ich muss eine klare Fragestellung haben. Aber es kann ein Thema sein, das nichts mit mir zu tun hat oder das mich zentral betrifft. Also bei meinen Diplomarbeiten und den Betreuungen sage ich immer, ihr müsst euch ein Thema nehmen, das euch wirklich interessiert, weil sonst könnt ihr nicht ein halbes Jahr oder ein Jahr oder bei einer Dissertation länger euch mit diesem Thema beschäftigen, wenn es nicht sozusagen eng mit eurer Person verbunden ist. Und dann muss man natürlich noch schauen, es darf auch nicht zu eng verbunden sein, dass man nicht zu sehr abgelenkt ist. Also diese Auswahl des Themas ist eine wichtige Fragestellung. Und da entscheidet sich's, ob es eben etwas mit mir zu tun hat, dann ist es K+. Oder es ist K-, tot und es interessiert mich. Und dann kommt die Langeweile. Nicht? Heute steht im Kurier auch was über Langeweile. Wir denken, Langeweile ist immer nur dann da, wenn ein ursprünglicher Wunsch da ist, der nicht erfüllt wird. Das ist der Unterschied von Muße und Langeweile. Also wenn die Kinder aus Langeweile zerstörerische Dinge machen, muss man sich fragen, was ist unterdrückt worden? Mhm. Also Langeweile ist immer ein Symptom, nie eine Ursache. Und Muße ist eine Langeweile ohne diese zerstörerische Ursache? Na, ist ja aber keine Langeweile. Ah ja, okay, gut. Mhm. Weil da fühlt man sich wohl und kann es genießen. Mhm. Da ist die Lust dabei. Mhm. Ne? Bei der Muße ist schon die Lust. Mhm. Darf das Sinnliche, darf das Lustvolle da sein? Oder wenn es verhindert ist, dann kommt es über Unwegen, erotische Wünsche sind das meistens, ja, die man sich nicht gestattet. Und ist was anderes als zum Beispiel Tagträume. Ja, bei Tagträumen ist es auch eine Art Kompromiss. Ja, ich weiß, es ist keine wirkliche Handlung, aber ich stelle mir vor, wie ich einen Brief schreibe oder wie ich die erobere oder wie ich das erste Mal ausgehe oder wie der erste Kuss sein wird. Ja, da kann man in Tagträumen sein. Und das sind ganz sinnvolle, so quasi mentale Vorstellungen, wie ich vielleicht später handeln kann. Allerdings nur dann, wenn es eben auch Zeiten gibt, wo man eben hinausgeht und wirklich was tut. Mhm. Wenn man sich ganz von der Welt zurückzieht und nur mehr in Tagträumen bleibt und immer mehr vielleicht Wahnvorstellungen und immer mehr Angst hat und die Welt wird immer feindlicher, dann ist es natürlich eine eher pathologische Form. Wenn ich ein Foto sehe von Kindern vor der Schule, eine Schulklasse, das Schulfoto, bin ich immer sehr gerührt, weil alle Kinder so nahe dran sind. Mhm. Irgendwie, man spürt, sie sind ernsthaft, sie sind im Leben, sie sind genau an diesen, die meisten lächeln, viele schauen ernst. Das ist schon eine ganz besondere Situation, so ein Schulfoto. Also vom und später dann, was weiß ich, 10 Jahre später wird, glaube ich, wird man auch Fotos machen können von den Menschen und sie schauen auch alles so drein. Sie meinen jetzt in der Volksschule? In der Volksschule zum Beispiel, ja. Also ich finde so, sie sind alle da. Es ist keiner irgendwo weg. Oder sind, merke ich es als Lehrer nur nicht, dass vielleicht viele von diesen Kindern, die so scheinbar da sind, einfach weg sind? Also weg im Sinne von… Naja, ich würde sagen, bei einem guten Lehrer, der merkt ja, gelingt er es, die Aufmerksamkeit der Kinder sozusagen wachzurufen und hat er sie… Bin ich bei Ihnen, ja? Ist da ein Kontakt und dann gehen die Kinder mit. Also dann ist es eine Wechselwirkung, glaube ich, nicht? Interessierte Kinder stellen neugierige Fragen motivieren den Lehrer, Dinge zu erzählen, die er sonst nicht erzählt hätte. Ja, er wird auf spannende Zusammenhänge gebracht und das merkt man, es fließt, es ist in Bewegung. Und genau dann ist auch diese Konzentration da. Aber das sind jetzt praktisch das Rationale, also das, was man mit Lernen verbindet. Es ist ja aber das ganze Spektrum an Gefühlen. Nein, ist aber mit da. Ja? Also wenn Sie Interesse erweckt haben, dann haben Sie auch die Emotionalität der Kinder angesprochen. Sonst geht's nicht. Ja, wenn die ganz aufgeregt sind und etwas wissen wollen, da sind sie mit Herz und Seele, sagt man dabei. Nicht? Und das ist das Gefühl. Sie wollen wirklich etwas wissen und es ist etwas Leidenschaftliches. Also Wissensdrang, Wissenswut sozusagen hat auch vieles vom eindringenden Aggressiven mit dabei. Sie bieten einen Kurs an für Lehrer. Psychoanalytisches Beobachten, Persönlichkeitsentwicklung und Lernen. Ein Universitätslehrgang 2014 bis 2017. Endet mit einem MA in psychoanalytischen Beobachtungsstudien, wenn ich es einmal so übersetze. Worum geht es Ihnen dabei? Was machen Sie da? Ja, das ist eigentlich ein großes Anliegen und ich bin sehr froh, dass es so erfolgreich hier in Wien eingeführt werden konnte. Das ist etwas, was ich aus London mitgebracht habe nach meinem Forschungsaufenthalt an der Tavistock Klinik 1992-93 war ich 1,5 Jahre dort und habe eben selber gelernt, diese Methode, wo Personen, die noch keine psychoanalytische Erfahrung haben, also die noch nicht auf der Couch gelegen sind, eine psychoanalytische Haltung erwerben können. Also das, was wir vorhin besprochen haben. Ja? Wie kann ich auf jemanden zugehen, offen bleiben, wissen, dass ich noch nichts weiß und zwar beobachten immer in zwei Richtungen, die Person außer mir beobachten und wir nennen das einen inneren Beobachter, meine eigenen Gefühle zu beobachten. Und Esther Pick hat in den 50er Jahren begonnen, hier zunächst die Entwicklung einer Persönlichkeit eines Menschen durch diese geniale Methode sozusagen einzuführen. Die Methode besteht darin, dass ein Student Kontakt mit einem Elternpaar aufnimmt, die eben ein Baby bekommen werden, das heißt eben noch während der Schwangerschaft, und dann eine Stunde in der Woche in dieser Familie verbringt. Also keine künstliche Situation, kein Experiment, kein Laboratorium, sondern so, wie es wirklich ist. Mhm. In einer ganz normalen Familie, dass diese dramatische Entwicklung mitvollzieht. Und es ist jedes Jahr wieder, egal wie alt die Beobachter sind, ob das jetzt Lehramtsstudierende sind oder ob das 50 oder 55-jährige Lehrer sind, die sozusagen gestandene Lehrer, die schon ein Leben unterrichtet haben. Wenn sie da mit einer Familie sprechen und miterleben, die Angst vor der Geburt, ja, wie wird das gehen? Wie wird unser Baby sein? Werden Mutter und Baby das gut überleben? Welches Geschlecht wird das Baby haben, wenn sie noch keine Informationen daher bekommen haben? Wann wird das genau sein? Also sie sind in einem Vorgespräch bei der Familie und dann einmal in der Woche dort und lernen, die Rolle des Beobachters einzunehmen, die sehr ähnlich ist wie die eines Analytikers. Also Freud hat ja den Analytiker mit einem Archäologen verglichen, der eben Verborgenes anschauen will. Und wir graben nicht, sondern wir schauen, wie das entsteht, weil ja diese Persönlichkeit des Babys erst im Entstehen begriffen ist. Und dann können wir eben eine Stunde wird beobachtet, anschließend wird ein Protokoll erstellt. Das heißt, man versucht, die Beobachtungen deskriptiv zu beschreiben, ohne zu werten, ohne zu interpretieren, möglichst detailreich. Das Baby hat eben noch keine Sprache, sondern die Sprache ist sein Körper. Es spricht mit seinem Körper, mit den Augen, mit den Bewegungen, mit dem Trinken, mit dem Körperausscheidungen, ja, also ein Baby, das gut trinkt, Körperausscheidungen hat, schläft und auch schreit manchmal und wächst, zunimmt, ja, da kann man Blickkontakt, lächelt, dann merkt man, da ist eine gute Beziehung und da kann man das beobachten. Also wir versuchen dann eben in einer Seminargruppe das, was beobachtet wurde, was niedergeschrieben wurde, in einer Seminargruppe zu besprechen und dann vorsichtig Hypothesen aufzustellen, wie sich diese Persönlichkeit des Babys entwickelt. Und da ist natürlich nicht das Baby im Mittelpunkt, sondern immer die Beziehung zu den Eltern. Und man sieht ja auch, wie das Baby das vielleicht Kontakt zur Mutter aufnehmen will und die Mutter ist mit ganz anderen Dingen beschäftigt, nach dreimal, viermal wegschaut und sich nicht mehr diese Kontaktaufnahme weiterführt. Und wir sehen ein anderes Baby, das eine Mutter anschaut, die vielleicht mit was anderem beschäftigt ist, aber aus dem Blickwinkel merkt, das Baby schaut mich an, selber den Kopf hinwendet, das Baby anschaut und es ist so, wie wenn es angesaugt wird, ja, zum Baby sich wendet und das Baby dann den Kopf lächelt und das Gesicht eben verändert und die Mutter nicht anders kann, als dieses Lächeln zu erwidern. Und ja, es ist wie sozusagen bei einem Musikstück, wo hier eine Person die andere anregt, wieder zu reagieren. Und ein Dialog entsteht mit Lauten, mit Lachen, ja, und die beiden in Harmonie sind. Ja, wir haben diese Begriffe aus der Musik. Und hier ein Baby und seine Mutter emotional zusammenkommen. Und beim anderen eben, wie sich das auswirkt, wenn das vielleicht eine Mutter ist, die unglücklich ist oder gerade Schwierigkeiten hat, und nimmt dann diese Aktivität des Babys ab, wird es immer weniger Zutrauen entwickeln, die Aufmerksamkeit der Mutter wirklich erregen zu können und wird dann immer sozusagen sich zurückziehen und vielleicht die meiste Zeit schlafen. Nicht? Also diese Babys, die so viel schlafen, sind oft Babys, die keine Hoffnung haben, da jemand ansprechen zu können. Und wir lernen dann und sehen, wie sich dieses Baby entwickelt. Und das ist ein hochkomplexer Prozess. Und die Studenten lernen das. Wir beginnen allerdings nicht mit der Babybeobachtung, weil das gar nicht so leicht ist, die Kommunikation des Babys mit seinem Körper wirklich genau zu protokollieren und zu beschreiben, sondern wir beginnen im ersten Semester mit einer Beobachtung eines Kindergartenkindes. 3- bis 4-jährige Kinder sind am leichtesten zu beobachten. Ja, die sind ihr Gefühl, wenn ein Kind glücklich ist, dann hüpft es herum und lacht. Und wenn es traurig ist, rinnen die Tränen runter. Und wenn es wütend auf jemand ist, kriegt er einen Hieb, ja, und man, oder die balgen sich am Boden. Und sie sprechen das aus, sie haben eben schon die Sprache zur Verfügung und können ihre Gefühle ausdrücken. Dann kommt in 1,5 Jahre diese Babybeobachtung und im letzten Semester beobachten wir eine Organisation, um eben das Unbewusste in Organisationen auch sehen zu können. Das ist sozusagen dieser eine Pfeiler. Der zweite Pfeiler ist Theorie. Wir haben Theorievermittlung mit psychoanalytischem Wissen, Entwicklungspsychologie, Grundbegriffe, Organisationsdynamik. Also das wird auch mit sehr viel Fallbeispielen lebendig vermittelt. Und der dritte Pfeiler, auf dem das große Gebäude steht, ist eben die Selbstreflexion. Also wo wir nennen das, also auch vom Englischen her übernommen, Work Discussion Gruppen, wo die Person sich selber bei der Arbeit beobachtet und auch versucht, eine Beschreibung einer Stunde oder eines Gesprächs mit den Eltern oder einer Planung mit seinen Kollegen zu beschreiben. Und wir schauen dann, wo ist die bewusste und die unbewussten Dimension dieses Handelns. Und dabei lernen die Lehrer sich selber kennen. Wir haben aber nicht nur Lehrer, es ist eigentlich für alle Berufsgruppen offen und wir haben immer ein Drittel andere Personen, also Psychologen oder Sozialarbeiter oder eine Kinderärztin oder einen Gefängnisdirektor, der sozusagen was lernen will. Also wir freuen uns über verschiedene Berufsgruppen. Und dann können sie eben langsam dieses Wissen in ihr alltägliches Handeln integrieren. Es ist ein universitärer Lehrgang, das heißt, wir haben auch eine wissenschaftliche Reflexion, die wir in der ersten Jahresarbeit, in der zweiten Jahresarbeit erlernen und dann in einer Masterthese und einer kommissionellen Prüfung gipfelt, wo eben dann ein universitärer Abschluss möglich ist mit einem Master of Arts, ähnlich wie eben das in London gemacht wird. Menschen, also in diesem Fall vielleicht Lehrer, die beobachten können, so wie Sie es beschreiben, sind angenehmere Zeitgenossen, wenn man ihnen in der Schule gegenüber sitzt, denke ich, als Kind. Ja, und Sie haben, also was Sie als Ergebnis, wir haben gestern die letzte Work Discussion gehabt, eben beschreiben, ist, dass Zeit eine andere Bedeutung bekommt. Also es ist das sich Zeit lassen, nicht sofort etwas tun müssen, auch einmal schauen, was heißt das, was ein Schüler macht. Also um ein Beispiel zu bringen, eine Lehrerin hat beschrieben, sie kommt in ihre Klasse, das ist, glaube ich, eine 4. Klasse Gymnasium gewesen, und da sitzt ein Bub dort und hat so seine Kapuze auf und ist so ganz nah und den Kopf aufgestützt und offensichtlich nicht am Unterricht interessiert. Und sie hat gesagt, früher hätte ich das als Angriff und als Abwertung auf mich empfunden. Ich hätte mir gedacht, der zeigt mir, dass mein Unterricht langweilig ist, dass ihn das nicht interessiert. Und dann habe ich mir gedacht, wie fühle ich mich, wenn ich den anschaue? Und dann hat sie gesagt, der hat so die Kapuze auf, als ob er sich ganz verstecken wollte. Und eigentlich bin ich traurig geworden, wie ich den angeschaut habe. Und wie ich vorbeigegangen bin, habe ich ihm dann nur die Hand auf die Schulter gelegt und habe gesagt, manchmal schaut die Welt auch sehr dunkel aus oder so. Und dann bin ich eben weitergegangen, habe unterrichtet, und wie ich mich umgedreht habe und wieder zurückgegangen bin, habe ich gesehen, er hat seine Kapuze runtergenommen und sitzt aufrecht da und macht wieder mit beim Unterricht. Und sie hat das eben auch so belassen. Und nach der Stunde ist er dann zu ihr hingekommen und hat gesagt, ich wollte Ihnen eben nur sagen, dass gestern meine Oma gestorben ist und die habe ich so gern und ich bin so traurig. Und sie hat eben nur zugehört eigentlich. Er hat ihr ein bisschen erzählt, und das ist das Containment, das wir meinen. Ja, also dass wir nicht gleich ablehnend reagieren, ich fühle mich angegriffen, sondern überhaupt in mich selber hineinzuhorchen, welche Gefühle ruft dieser Bub in mir hervor. Und wir denken, und das nennen wir Übertragung und Gegenübertragung, dass jeder Mensch oder eben dieses Kind in der Lehrerin etwas zum Schwingen bringt. Und darf ich das anschauen, zur Kenntnis nehmen und darüber nachdenken und dann vielleicht schauen, ist es mein Gefühl oder ist das etwas, was in mir wachgerufen wird? Und dann kann ich vielleicht dieses Kind besser verstehen. Und diese Traurigkeit, die sie gespürt hat, hat sie ihm dann veranlasst. Das war kein großes Gedankenexperiment, sondern es war ja einfach danach, den kurz zu berühren. Und er hat offensichtlich eben das auch zugelassen, sie nicht weggeschubst, sondern sie hat, offensichtlich war ihm das eben auch angenehm, da berührt zu werden. Und dann hat es eben auch eine Auswirkung. Also wir schauen immer, was bewirkt das, was ich gemacht habe. Und eigentlich ist ja auf der Interaktionsebene wenig geschehen. Sie hat ihm jetzt nicht was Großes interpretiert oder ihm, was hätte sie sonst gemacht? Sie hat gesagt, früher, bevor ich den Lehrgang gemacht habe, hätte ich ihm ermahnt, noch einmal ermahnt und wenn er das nicht gemacht hätte, entweder ihn rausgeschickt oder eine Strafarbeit gegeben. Und er hätte mir nie erzählt, was wirklich in ihm los ist. Und da, glaube ich, sieht man die Qualität sehr gut, die man nicht so jetzt vielleicht messen und operationalisieren kann, sondern eine völlig andere Einstellung dem Kind gegenüber, aber vor allem den eigenen Gefühlen gegenüber. Wir denken, dass das Hauptinstrumentarium des Analytikers und natürlich auch jemand, der eine analytische Haltung erwirbt, ist sein eigenes Gefühlsleben. Also die Kommunikation des Unbewussten ist wirklich wertvoll, wenn wir sie zulassen und wenn wir uns zutrauen, da auch etwas verstehen zu können. Und das muss man langsam lernen. Das ist nicht etwas, was man schnell lernen kann, sondern das muss langsam entstehen und sich entwickeln. Das ist wie ein Samen, der aufgeht und langsam wächst. Man kann nicht am Gras ziehen, dass es schneller wächst. Ja, man muss ihm die Zeit und die günstigen Rahmenbedingungen geben, dass sich das entwickeln kann. Und ich denke, dass wir mit diesem Angebot auf 3 Säulen eben eine wunderbare Weise entwickelt haben, dass eine Gruppe, die konstant ist, eben über 3 Jahre lang diesen gemeinsamen Lernprozess durchgehen kann. Und ich freue mich auch sehr, dass wir eigentlich diesen Lehrgang jetzt sehr schnell uns entschlossen haben, ihn wieder anzubieten und fast keine Werbung machen konnten und innerhalb weniger Wochen schon ganz fast ausgebucht sind. Es gibt noch ein paar Plätze, weil wir noch eine Zusatzgruppe einführen. Aber es scheint sich auf der Mundpropaganda-Ebene eben weiter empfohlen worden zu sein. Und jetzt kommen Lehrer, die das machen wollen. Und das Schöne daran ist, dass wir das eben auch mit einer akademischen Qualifikation verbinden. Und wir hoffen, dass diese Personen eben dann in die Lehrerausbildung gehen. Weil für junge Lehrer ist es ganz zentral wichtig, ihre eigenen Gefühle nicht wegzuschieben. Ich bin ungerecht, wenn ich jemanden gern habe, sondern ich kann das lernen, als ein Medium zu verstehen, um mich und die Schüler besser verstehen zu können. Und da glaube ich auch, dass jedes bisschen an Verstehen hilft. Ja. Rein organisatorisch ist es am Abend? Also es ist eben so organisiert, dass es für Lehrer, die im Beruf stehen, möglich ist. Das heißt, wir haben 2-mal pro Semester ein Wochenende, Freitag, Samstag, da ist Theorievermittlung. Die Beobachtung kann man sich eben so organisieren, dass es in der Nähe der Wohnung oder der Schule ist oder des Arbeitsplatzes ist. Das Niederschreiben müsste unmittelbar nachher geschehen. Und wir haben Montag von 17 bis 18.30 Uhr diese Seminargruppen, manche auch 14-tägig, wenn die Leute nicht aus Wien sind. Und wir haben 4-mal im Semester einen Freitagnachmittag für die Work Discussion. Also vom zeitlichen Rahmen ist der Montagnachmittag wöchentlich und der Freitag 4-mal pro Semester dafür eben zu reservieren und diese 2 Wochenenden. Kostet auch? Ja, das ist ein Universitätslehrgang, der sich selber trägt. Das heißt, wir haben 6.000 Euro, 1.000 Euro pro Semester. Die Lehrer haben sozusagen durch Unterstützung des Ministeriums eine Erleichterung. Die zahlen 4.800 für den gesamten Lehrgang, der eben auch pro Jahr zu bezahlen ist. Das ist eine Besserstellung und Unterstützung der Lehrer. Ja. Ich glaube, an dieser Stelle könnten wir es belassen. Ja. Einige Details schreibe ich in die Shownotes, also ja. Links und wie Interessierte zu diesem Kurs kommen oder auch zu den Inhalten. Und ja, ich könnte jetzt mal viel und lange mit Ihnen weiterreden, ja. Aber ich glaube, jetzt passt es mal. Ja, gut. Vielen Dank. Ja. Und ich kann Ihnen dann auch noch ein paar Bücher mitgeben, auf die Sie vielleicht hinweisen. Ja. Dann können wir das auch dort festmachen. Dankeschön. Frau Dimwiele, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.